Wir fassen noch einmal die wichtigsten Meldungen dieses Morgens in Kurzform zusammen. Das Parlament in Athen wird morgen über das dritte Hilfspaket abstimmen. Thomas Bormann. Das neue Hilfspaket hat nach Angaben der Regierung in Athen einen Umfang von 85 Milliarden Euro. Im Gegenzug muss die griechische Regierung neue Sparmaßnahmen durchsetzen, nämlich Frührenten abschaffen und Steuervergünstigungen für etliche Berufsgruppen wie Reeder oder Landwirte streichen. Zudem sollen viele staatliche Unternehmen an private Investoren verkauft werden. Der linke Flügel der Regierungspartei Syriza will im Parlament dagegen stimmen. So droht der Regierungspartei Syriza die Spaltung. Die Mehrheit im Parlament für das neue Hilfspaket gilt dennoch als sicher, weil die proeuropäischen Oppositionsparteien angekündigt haben, geschlossen für das Hilfspaket und für die Sparmaßnahmen zu stimmen. Dieses Hilfspaket bringt Verarmung und noch höhere Schulden, meint Sarah Wagenknecht. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion im Bundestag sagte hier in dieser Sendung: Griechenland braucht Investitionen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das gibt überhaupt keinen anderen Weg. Nur davon ist ja in dem jetzigen Programm überhaupt keine Rede. Dafür bräuchte man noch nicht mal Steuergelder. Es würde ja ausreichen, wenn die Europäische Zentralbank, meinetwegen über die Europäische Investitionsbank, Geld nach Griechenland geben würde, gezielt in Investitionen. Da kann man ja auch sehr genau hingucken, wo das Geld hinfließt. Das wären sinnvolle Maßnahmen, aber davon ist bisher keinerlei Rede. Sarah Wagenknecht von der Linkspartei. Das Bundeskabinett will am Vormittag die zweite Stufe der Pflegereform beschließen. Bettina Nutz. Rund eine halbe Million Menschen mehr als bislang soll profitieren können von den Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung. Damit rechnet Gesundheitsminister Gröhe. Durch nicht weniger als einen Umbau des Pflegesystems für die Zukunft. Das Hauptziel: Altersverwirrte Menschen sollen endlich Anspruch auf gleichberechtigte Versorgung durch die Pflegeversicherung haben. Aus bisher 3 Pflegestufen sollen 5 Pflegegrade werden. Und die berücksichtigen dann, anders als bislang, wie selbstständig ein Mensch im Alltag ist, wie es um seine sozialen Kontakte steht oder ob er auch psychisch belastet ist. Die Reform, die Anfang 2017 greifen soll, wird noch einmal Geld kosten. Um 0,2 Prozentpunkte steigen dann die Beiträge zur Pflegeversicherung. Andreas Westerfellhaus, der Präsident des Deutschen Pflegerats, begrüßt diese Reform vom Grundsatz her, sieht aber noch Verbesserungsbedarf bei den Pflegekräften. Es ist natürlich so, dass es immer um die Frage geht, wie kann man diesen Beruf letztendlich attraktiver machen und in seiner Ausgestaltung auch für die Zukunft sichern. Viele junge Menschen wollen in diesem Beruf, aber sie müssen anständig bezahlt werden. Sie müssen genügend Kolleginnen und Kollegen haben, die mit ihnen gemeinsam die Arbeit denn dann leisten. Sie brauchen eine hochqualifizierte Ausbildung. Die Bundesregierung hat seit vielen Jahren in Aussicht gestellt, eine neue Qualifikation, eine neue Berufsausbildung einheitlich, generalistisch für die Pflege aufzubauen. Das sind die vielen Dinge, auf die die Bundesregierung bislang keine Antworten geliefert hat. Keine Reform ohne professionelle Pflegende. Andreas Westerfellhaus vom Deutschen Pflegerat. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig hat sich in den Kita-Tarifstreit eingeschaltet. Katja Strippel. Manuela Schwesig appelliert an Arbeitgeber und Gewerkschaften, sich ohne neue Streiks zu einigen. Wörtlich sagte sie der Bild-Zeitung, nutzt den Sommer, um den Konflikt zu lösen, damit keine weiteren Streiks drohen, die Kinder und Eltern belasten. Die Forderung der Erzieherinnen und Sozialarbeiter nach einer guten Bezahlung hält die Ministerin für berechtigt. In dem Tarifstreit sind die Fronten weiter verhärtet. Verdi-Chef Bsirske hatte gestern mit neuen Streiks gedroht, aber die kommunalen Arbeitgeber wollen ihr Angebot nicht nachbessern. Verbandspräsident Böhle sagte, mit dem Schlichterspruch hätten Städte und Gemeinden ihre Belastungsgrenze schon erreicht. Nach Ansicht des Klimaforschers Mujib Latif von der Universität Kiel ist die aktuelle Rekorddürre in Deutschland Ausdruck des Klimawandels. Latif sagte hier im Deutschlandfunk: Vordergründig gesehen ist es einfach eine Laune der Natur, aber wenn wir Jahrzehnte uns ansehen, dann bemerken wir eben, dass solche Wettersituationen zunehmen, gleichermaßen wie auch starken Niederschläge. Und das ist eben genau das, was wir erwarten infolge der globalen Erwärmung bei uns in Deutschland. Und insofern denke ich, sehen wir hier schon die allerersten Anzeichen, dass sich die Erwärmung eben auch auf die Extreme niederwirkt. Und insofern müssen wir uns auf beides einrichten, auf Trockenheit auf der einen Seite, aber auch diese starken Niederschläge und Überschwemmungen auf der anderen Seite.